Liebe, im Weltgetriebe, aber immer weiter geht die Reise kreuz und quer übers weite Meer. Land in Sicht, so rief Kolumbus vor Amerika, und Land in Sicht, so rief mein Herz, als ich dich sah. Oh, oh, oh, das Tempo Liebe auf den ersten Blick, ich freu mich so und ich zerspringe fast vor Glück. Land der Sehnsucht, wer dich je gesehen, muss verstehen, dass ich glücklich bin. Oh, Land in Sicht, so rief Kolumbus vor Amerika, und Glück in Sicht, so rief ich heut, weil du bist da. Springe, springe, fast vor Glück.